Sie hörten Michael Kramer, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Schauspiel von Gerhard Hauptmann. Hörspielbearbeitung Gerda von Uslar. Die Rollen und ihre Darsteller waren Michael Kramer, Albert Bassermann, Frau Kramer, Else Bassermann, Michaeline Kramer, Jo Wegener, Arnold Kramer, Hans Quest, Ernst Lachmann, Hans Pätsch, Alwine Lachmann, Ursula Zeitz, Lise Bentsch, Charlotte Wittauer, Assessor Schnabel, Horst Beck, Baumeister Zien, Helmut Peine, von Krautheim, Arnim Waldeck-Süßengut, Quantmeier, Walter Klamm, Krause, Pedell, Adalbert Krivat, Bertha, Hausmädchen, Erna Nitter, Fritz, Kellner, Heinz Roggenkamp. Regie Ulrich Lauterbach. Produktion Nordwestdeutscher Rundfunk 1950.